Wir wissen, die Feinde betrogen uns alle mit teuflischer List. Sie haben so lange gelogen, dass Lüge heut Rechtsnorm ist. Verweht euer elendes Lügen, mit dem ihr Deutschland verschreckt. Wir werden die Erde bald pflügen, die eure Gräber bedeckt. Wir wollen nicht länger verzagen, in Ketten von Feigheit gebannt. Wir wollen die Feinde verjagen, wir schaffen ein freies Land. Verweht euer elendes Lügen, mit dem ihr Deutschland verschreckt. Wir werden die Erde bald pflügen, die eure Gräber bedeckt. Wir werden die Knechtschaft beenden, wir werden die Heimat befreien. Wir wollen mit eigenen Händen die Rächer der Väter sein. Verweht euer elendes Lügen, mit dem ihr Deutschland verschreckt. Wir werden die Erde bald pflügen, die eure Gräber bedeckt. Man wird uns die Freiheit nicht schenken, wir fürchten nicht Terror noch Trug. Wir rüsten und handeln und denken und wissen seit langem genug. Verweht euer elendes Lügen, mit dem ihr Deutschland verschreckt. Wir werden die Erde bald pflügen, die eure Gräber bedeckt. Verweht euer elendes Lügen, mit dem ihr Deutschland verschreckt. Wir werden die Erde bald pflügen, die eure Gräber bedeckt.